Eine Delegation des Verbandes der koreanischen Studenten in Japan unter Leitung des Vorsitzenden des Zentralpräsidiums Kim Hyun-il legte am 19. August an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauß nieder und verbeugte sich davor. Sie ist an dem Tag mit einer Maschine in Pyongyang eingetroffen.